sich Europa nennt, geht's allen gar nicht schlecht. Damit man es uns nicht einrennt, ist jedes Mittel recht. Wir bauen Zäune, Mauern, Stacheldraht, damit uns keiner klaut. Den Wohlstand, der's nur für uns, haben wir uns aufgebaut. Alarm, das Haus steht in Flammen. Alarm, wenn sich nicht bald jemand regt. Alarm, dann bricht es zusammen, dann ist es womöglich zu spät. Nicht mehr weit, wenn man unser Heimatland nicht endlich mal befreit. Von Ängstlichkeit und fremden Hass und hirnlosen Idioten. Kleinkariert, Hirn amputiert, das gehört verboten. Alarm, das Haus steht in Flammen. Alarm, wenn sich nicht bald jemand regt. Alarm, dann bricht es zusammen, dann ist es womöglich zu spät. Das Christentum, das sei bedroht, hört man sie skandieren. Kein Fußbreit anders Gläubigen dürfe man riskieren. Soll ich euch verraten, wo Gefahr in wirklich ist? Säkularisierung geht voran, es ist der Atheist. Alarm, das Haus steht in Flammen. Alarm, wenn sich nicht bald jemand regt. Alarm, dann bricht es zusammen, dann ist es womöglich zu spät. Es ist womöglich zu spät. Ein Blick in die Statistik, dann ist es logisch. Einwanderung ist katholisch, weil in vielen Fällen polnisch. Das findet ihr jetzt nicht toll, nicht? Alarm, von Katholiken überrannt. Alarm, sie haben bald die Überhand. Alarm, was hätte Luther da gesagt? Reformation war bereit. Thesen außer Spesen nichts gewesen. Dem deutschen Geist, der Volk genickt, Bruchstand genehm.